Der Zauberberg von Thomas Mann. 10. und letzter Teil. Bearbeitung Valerie Stiegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Der große Stumpfsinn. Seit dem exzentrischen Ende von Hans Castorps Verbindung mit einer Persönlichkeit und seit Clavdia Chauchats neuerlichem Ausscheiden aus der Gemeinschaft derer hier oben, seit dieser Wende schien es dem jungen Mann, als sei es mit Welt und Leben nicht ganz geheuer. Als stehe es auf eine besondere Weise und zunehmend schief und beängstigend darum. Als habe ein Dämon die Macht ergriffen, der zwar lange schon beträchtlichen Einfluss geübt, jetzt aber seine Herrschaft zügellos offen erklärt habe. Der Dämon, dessen Name der große Stumpfsinn war. Nein, das kann kein gutes Ende nehmen. Dieses ewig sorg- und hoffnungslose Leben, dieses Leben ohne Zeit, dieses tote Leben, das muss notwendigerweise zu einer Katastrophe führen. Noch einmal hören wir Hofrat Behrens Stimme. Horchen wir gut hin. Wir vernehmen sie vielleicht zum letzten Mal. Einmal endigt selbst diese Geschichte. Sie hat die längste Zeit gedauert, oder vielmehr, ihre inhaltliche Zeit ist derart ins Rollen gekommen, dass kein Halten mehr ist. Dass auch ihre musikalische zur Neige geht und dass vielleicht keine Gelegenheit mehr unterkommen wird, den aufgeräumten Tonfall zu belauschen der Sprache des redensartlichen Radamantis. Er sagte zu Hans Castorp: Castorp, alter Schwede, Sie langweilen sich. Und deshalb habe ich mir was einfallen lassen für Sie. Etwas, von dem ich mir viel verspreche, und zwar nicht mehr und nicht weniger als Ihre Entgiftung und triumphale Heimkehr in ungeahnter Bälde. Auch jetzt drückte Hans Castorps Kopfbewegung nicht mehr als leidlich höfliche Neugier aus. Ich meditiere nicht erst seit gestern darüber. Die Symptome, die Sie nach wie vor haben, das Fieber, lassen sich schon seit längerem nicht mehr recht reimen auf den zweifellos sehr gebesserten lokalen Zustand Ihrer Lungen. Es muss also eine andere Störungsquelle vorhanden sein. Nach meiner tiefinnersten Überzeugung haben Sie Kokken. Kokken? Jawohl, Streptos. Kein Grund zur Panik, Castorp. Kokken hat jeder Esel. Ob Sie sie haben, wird die bakteriologische Blutuntersuchung zeigen. Wenn ja, so sind Sie in 6 Wochen springgesund. Was sagen Sie nun? Ist der Olle Behrens auf seinem Posten, hä? Vorläufig ist es ja nur eine Hypothese. Der Hofrat hatte Mienen und Stimmung Hans Castorps ziemlich richtig gedeutet, die deutlich an diejenigen des seligen Joachim erinnerten, zur Zeit, als gewisse wilde und trotzige Entschlüsse sich in ihm vorbereitet hatten. Und sein neues Unternehmen war ausdrücklich bestimmt, den toten Punkt zu überwinden, auf dem dieser seit kurzem angelangt war. Doch nicht nur er selbst, Hans Castorp, schien sich auf solchem toten Punkte angekommen, sondern ihm war, als habe der Stumpfsinn den ganzen Berghof erfasst. Äußerlich herrschte in der Berghofwelt durchaus Geschäftigkeit. Betätigungen von allerlei Art liefen nebeneinander her. Und dann und wann artete eine davon zur wilden Modewut aus, der alles fanatisch unterlag. Wer lange genug hier oben verweilte, konnte die periodische Wiederkehr solcher Epidemien erleben. So spielte die Liebhaberfotografie von jeher eine bedeutende Rolle. Haben Sie schon meine neuesten Abzüge gesehen? Welche Blende hatten Sie denn bei diesem Bild? Ebenso das Briefmarkensammeln. Eine Zeit lang klebte, schacherte, tauschte jedermann. Bis auf die 18 Kreuzermarke habe ich von der Brustschildserie alles komplett. Danach gelangte eine andere Geckerei zur Herrschaft. Und das unaufhörliche Verzehren von Schokolade wurde zum guten Ton. Die müssen Sie einfach probieren. Zum Sterben gut. Aber noch schlimmer zumute war Hans Castorp beim Anblick der Patience-Leger. Eine Leidenschaft, die das Haus buchstäblich zur Lasterhöhle machte. Und er hatte umso mehr Ursache, sich grauenhaft davon berührt zu fühlen, als er selber zeitweise ein Opfer dieser Seuche war. Er legte Patiencen überall und zu allen Tageszeiten, des Nachts unter den Sternen, des Morgens im bloßen Pyjama und selbst im Traum. Accidente, Sie legen sich die Karten, Ingenieur? Wollen Sie glauben, Herr Settembrini, dass ich jetzt zum 32. Mal auslege, ohne ein einziges Mal auch nur bis zur Hälfte des Spieles gekommen zu sein? Heute Morgen ist die Patience dreimal hintereinander glatt aufgegangen. Jedenfalls findet mein Besuch sie präokkupiert. Es sieht nicht aus, als ob ich hier für meine Sorgen Trost und Balsam für den inneren Zwiespalt finden sollte, der mich quält. Zwiespalt? Was für ein Zwiespalt? Die Weltlage verwirrt mich. Der Balkanbund wird zustande kommen, Ingenieur. Alle meine Informationen sprechen dafür. Russland arbeitet fieberhaft daran und die Spitze der Kombination ist gegen die österreichisch-ungarische Monarchie gerichtet. 7 4 8. Bub, Dame, König, es geht ja. Sie bringen mir Glück, Herr Settembrini. Ich? Wie bitte? Hans Castorp fühlte die schwarzen Augen von Settembrini, den Blick von Vernunft und Sittlichkeit in tiefer Trauer auf sich ruhen, legte aber noch eine Weile weiter. Ach, Ingenieur, mit Ihrer verstockten Unschuldsmiene eines bösen Kindes suchen Sie vergebens zu verhehlen, dass Sie ganz genau wissen, wie es um Sie steht. Wie heißt es doch? Placet expiriri. Doch als sein Mentor ihn verlassen hatte, blieb Hans Castorp noch längere Zeit an seinem Tisch sitzen, grübelnd und im Innersten geängstigt. Am liebsten würde ich fliehen. Ein Glück war nur, dass die Obrigkeit in Gestalt des Hofrat Behrens ein wachsames Auge auf ihn hatte und mit neuen, fruchtbaren Hypothesen auf seine Unterhaltung bedacht war. Gratuliere, junger Freund, gratuliere! Der Morgen kam, wo er während des Frühstücks zu Hans Castorp trat und ihm eröffnete, dass nicht nur auf der einen Kultur, sondern auch auf allen übrigen Kokken gewachsen sein. Und zwar in so großen Mengen, dass mit aller Wahrscheinlichkeit die Vergiftungserscheinungen von daher rühren. Schlussfolgerung, wir machen eine Streptovakzintour mit Ihnen. Prognose, außerordentlich günstig. Schaden kann es auf keinen Fall. Hans Castorp unterwarf sich der Impfkur, die sich über Wochen erstreckte. Das Ergebnis war null, ohne beim Namen genannt und ausdrücklich verkündigt zu werden. Die ganze Unternehmung verlief im Sande. Und Hans Castorp fuhr fort, Patiencen zu legen. Aug in Auge mit dem Dämon, dessen zügellose Herrschaft für sein Gefühl ein Ende mit Schrecken bevorstand. Fülle des Wohllauts. Welche Errungenschaft und Neueinführung des Hauses Berghof war es, die unseren Freund Hans Castorp vom Kartentick erlöste und ihn einer anderen, edleren, wenn auch im Grunde nicht weniger seltsamen Leidenschaft in die Arme führte? Wir sind im Begriffe, es zu erzählen, erfüllt von den geheimen Reizen des Gegenstandes und aufrichtig begierig, sie mitzuteilen. Es handelte sich um eine Vermehrung der Unterhaltungsgeräte des Hauptgesellschaftsraumes. Aus nie rastender Fürsorge ersonnen und beschlossen im Verwaltungsgremium des Hauses und beschafft mit einem großzügigen Kostenaufwand. Es war ein Musikapparat, ein Grammophon. Das neueste Modell, Kinder, 1AFF. Was Besseres gibt es nicht in dem Genre. Das ist eine Stradivarius, eine Guarneri. Da herrschen Resonanz- und Schwingungsverhältnisse vom ausgepichtesten Raffinement. Polyhymnia, deutsches Fabrikat, wissen Sie. Wir machen das mit Abstand am besten, die deutsche Seele up to date. Und hier, in diesen Alben, haben Sie alle Platten, die Sie sich nur wünschen können. Wollen wir probeweise mal eine erbrausen lassen? Oh ja, bitte. Etwas Schönes. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Jetzt aber still. Na dann. Vorzüglich. Gut so. Ich übermache Ihnen den ganzen Zauber zu freier Lust. Die Platten bitte ich wie rohe Eier zu behandeln und jede Nadel nur einmal zu benutzen. Kaum hatte sich der Hofrat zurückgezogen, nahm Hans Castorp, der sich bis dahin im Hintergrund gehalten hatte, energisch den Nadel- und Plattenwechsel in die Hand. Halt! Achtung! Epoche! Das kam zu mir. Er drängte die anderen beiseite. Die bestimmteste Ahnung neuer Passion und Bezauberung erfüllten ihn. Dem Jüngling im Flachland, dem beim ersten Blick auf ein Mädchen Amors widerhakiger Pfeil unverhofft mitten im Herzen sitzt, ist nicht anders zumute. Schon nach kurzer Zeit trug Hans Castorp den Schlüssel des Schränkchens, worin die Alben und Nadeln aufbewahrt wurden, einfach in der Tasche, sodass man ihn rufen musste, wenn man aufgespielt haben wollte. Und die Hausgesellschaft stimmte seiner Selbsteinsetzung als Verwalter und Kustos der öffentlichen Einrichtung stillschweigend zu. Das Grammophon ein öffentliches Gut? Nein. Was würden diese Leute auch damit machen? Die Platten schänden, sie mit abgenutzten Nadeln abspielen, sie offen auf Stühlen herumliegen lassen, ihren Jux mit dem Apparat treiben. Man kann ihnen das nicht überlassen. Sie haben keine wirkliche Liebe dafür. Sie sind zwar krank, aber roh. Er machte sich mit der neuen Erwerbung vertraut, sichtete und ordnete den Inhalt der schweren Alben. Spät am Abend, wenn die anderen Gäste sich zur Liegekur zurückgezogen hatten, war seine beste Zeit. Dann schloss er die Türen des Salons, blieb dort allein und musizierte bis tief in die Nacht. Er saß vor der Flügeltür der matt schwarz gebeizten Holztruhe im Sessel, die Hände gefaltet, den Mund geöffnet und ließ sich von Wohllaut überströmen. Zuweilen beugte er sich über den offenen Schrein wie über einen Fliederstrauß, den Kopf in einer Klangwolke, und kostete das Herrscherglück des Dirigenten, indem er mit aufgehobener Hand einer Trompete den pünktlichen Einsatz gab. Er hatte Lieblinge in seinem Magazin, einige Vokal- und Instrumentalnummern, die zu hören er niemals satt wurde. So das Schlussduett des Radames und der Aida. Gesungen auf dem Grunde ihres Kellergrabes, während über ihren Köpfen im Tempel Bigotte und grausame Priester ihren Kult feiern. Tu in questa tomba. Ja, sie hatte sich zu ihm gefunden, die Geliebte, um deren Willen Radames Ehre und Leben verwirkt. Sie ließ sich einschließen, um mit ihm zu sterben. Und die Gesänge, die sie in dieser Sache miteinander tauschten, hatten es dem einsamen nächtlichen Zuhörer in tiefster Seele angetan. Wie schön, dass Aida sich zu dem verurteilten Radames gefunden hat, um sein Grabeschicksal mit ihm zu teilen in Ewigkeit. Natürlich protestiert er gegen das Opfer so lieblichen Lebens. Aber seinem zärtlich verzweifelten Nuno Troppo Sei Bella ist doch das Entzücken endgültiger Vereinigung mit derjenigen anzumerken, die er nie wieder zu sehen gemeint hatte. Was Hans Castorp aber letztlich empfand, verstand und genoss, das war die siegende Idealität der Musik, der Kunst, des menschlichen Gemüts. Die hohe und unwiderlegliche Beschönigung, die sie der gemeinen Grässlichkeit der wirklichen Dinge angedeihen ließ. Man muss sich nur vor Augen führen, was hier, nüchtern genommen, wirklich geschieht. Zwei lebendig Begrabene werden, die Lungen voll Grubengas, miteinander oder noch schlimmer, einer nach dem anderen, an Hungerkrämpfen verenden. Wie tröstlich, dass sie sich dennoch versichern, nun öffne sich ihnen der Himmel. Und ihrem Sehnen erstrahle das Licht der Ewigkeit. Von den Schrecken und Verklärungen dieser Opernmusik pflegte sich Hans Castorp bei einer zweiten Pièce auszuruhen. Einem reinen Orchesterstück, ganz danach angetan, seine Seele im Traum zu spinnen. L'après-midi d'un faune. Rücklings lag er auf einer mit bunten Sternenblumen besäten, von Sonne beglänzten Wiese. Das eine Bein etwas hochgezogen, das andere darüber gelegt, wobei es jedoch Boxbeine waren, die er kreuzte. Boxbeine? Seine Hände fingerten an einer Klarinette oder Schalmei, der er friedlich nasale Töne entlockte. Das Summen der Insekten in der sommerheißen Luft über dem Grase, der Sonnenschein selbst, der leichte Wind, das Schwanken der Wipfel, das Glitzern des Blätterwerks, der ganze sanft bewegte Sommerfriede umher, Sommerfriede, wurde Klang. Der junge Faun war sehr glücklich auf seiner Sommerwiese. Hier gab es keine Verantwortung. Hier herrschte seliger Stillstand, die Unschuld der Zeitlosigkeit. Die Liederlichkeit mit bestem Gewissen. Die wunschbildhafte Apotheose all und jeder Verneinung des abendländischen Aktivitätskommandos. Und die davon ausgehende Beschwichtigung machte dem nächtlichen Musikanten die Platte vor vielen wert. Auch die vier zusammengehörigen Platten der Oper Carmen gehörten zu Hans Castorps Leibprogramm. Er hatte sie wiederholt im Theater gesehen und auf ihre Handlung einmal sogar eine Anspielung gemacht. In jenem sehr entscheidenden Gespräch mit Mynheer Peeperkorn. Vor allem die Arie des kleinen Soldaten José spielt er häufig auch einzeln ab, weil er deren flehenden Gefühlsausdruck in höchstem Maße rührend fand. Hier an dem Herzen, treu geborgen. Der Soldat sang von der Blume, die Carmen ihm am Anfang ihrer Bekanntschaft zugeworfen und die im schweren Arrest, worein er um ihretwillen geraten, sein Ein und Alles gewesen sei. Da hatte sie vor seinen Blicken gestanden in all ihrem schlechthin verhängnishaften Reiz, so dass er klar und deutlich gefühlt hatte, dass es für immer um ihn getan sei. Für immer um ihn getan. Dein ist mein Herz, beteuerte der kleine Soldat, abgeschmackter, aber allerzärtlichster Weise, fügte hinzu, und ewig gehöre ich dir, und bekannte dann erschüttert, Carmen, ich liebe dich. Und ewig gehöre ich dir. Noch vor dem katastrophalen Ausgang der Oper ging er zu einer anderen Platte über. Es war eine Solo-Gesangsnummer, das Gebet aus der Faustoper von Gounod, in der zwar militärischer Geist obwaltete, die für ihn aber dennoch etwas sehr Liebes und Gutes hatte. Jemand trat auf, jemand Erzsympathisches, der Valentin hieß, den aber Hans Castorp im Stillen anders nannte. Joachim. Mit diesem vertrauteren, wehmutsvollen Namen, dessen Träger er in hohem Grade mit der aus dem Kasten laut werdenden Person identifizierte. Da ich nun verlassen soll mein geliebtes Heimatland. Es ging für diesen Valentin in den Krieg. Und er wandte daher sein Flehen zum Herrn des Himmels, er möge ihm unterdessen das holde Schwesterblut schützen. Wenn ihn aber Gott zu Himmelshöhen rufe, sang der wackere Soldat, dann wolle er schützend von dort auf dich herniedersehen. Mit dem Dich ist natürlich das Schwesterblut gemeint. Aber es rührte Hans Castorp trotzdem in tiefster Seele. Und seine Ergriffenheit ließ nicht nach bis zum Schluss. Noch ein Musikstück gehörte zur Gruppe von Hans Castorps engeren Favoriten. Etwas besonders und exemplarisch Deutsches, ein Lied, Volksgut und Meisterwerk zugleich, Schuberts Lindenbaum, das Allvertraute am Brunnen vor dem Tore. Ja, es bedeutet mir viel. Eine ganze Welt. Und zwar eine Welt, die er wohl lieben musste, da er sonst in ihr stellvertretendes Gleichnis nicht so vernarrt gewesen wäre. Wäre sein Gemüt den Reizen der Gefühlssphäre, der allgemein geistigen Haltung, die das Lied auf so innig geheimnisvolle Weise zusammenfasste, nicht im höchsten Grade zugänglich gewesen, hätte sein Schicksal sich anders gestaltet. Eben dieses Schicksal aber hatte Steigerungen, Abenteuer, Einblicke mit sich gebracht, die ihn zu ahnungsvoller Kritik an dieser Welt, dieser seiner Liebe, reif gemacht hatten und danach angetan waren, sie alle drei unter Gewissenszweifel zu stellen. Worin bestanden denn aber Hans Castorps Gewissenszweifel an der höheren Erlaubtheit seiner Liebe zu dem bezaubernden Liede und seiner Welt? Welches war diese dahinterstehende Welt, die seiner Gewissensahnung zufolge eine Welt verbotener Liebe sein sollte? Es war der Tod. Ja, hinter dem holden Produkte stand der Tod. Es unterhielt Beziehungen zu ihm, die man lieben mochte, aber nicht ohne sich von einer bestimmten Unerlaubtheit solcher Liebe ahnungsvoll Rechenschaft zu geben. Es mochte seinem eigenen ursprünglichen Wesen nach nicht Sympathie mit dem Tode, sondern etwas sehr volkstümlich Lebensvolles sein. Aber die geistige Sympathie damit war Sympathie mit dem Tode. Und in der Folge treublickender Frömmigkeit lagen Ergebnisse der Finsternis. Hans Castorps Gedanken oder ahndevolle Halbgedanken gingen hoch, während er in Nacht und Einsamkeit vor dem Grammophon saß. Sie gingen höher, als sein Verstand reichte. Es waren alchemistisch gesteigerte Gedanken. Oh, er war mächtig, der Seelenzauber. Wir alle waren seine Söhne. Und Mächtiges konnten wir ausrichten auf Erden, indem wir ihm dienten. Aber sein bester Sohn mochte doch derjenige sein, der in seiner Überwindung sein Leben verzehrte und starb, auf den Lippen das neue Wort der Liebe, das er noch nicht zu sprechen wusste. Es war so wert, dafür zu sterben, das Zauberlied. Aber wer dafür starb, der starb schon eigentlich nicht mehr dafür und war ein Held nur, weil er im Grunde schon für das Neue starb. Das neue Wort der Liebe und der Zukunft in seinem Herzen. Das also waren Hans Castorps Vorzugsplatten. Fragwürdigstes. Mit Dr. Krokowskis Konferenzen hatte es im Laufe der Jährchen eine unerwartete Wendung genommen. Seine Vorträge handelten nun vorzugsweise von den profunden Seltsamkeiten des Hypnotismus und Somnambulismus, den Phänomenen der Telepathie, des Wahrtraums und des zweiten Gesichtes. Aber erst das Erscheinen von Elly Brandt auf der Bildfläche ließ die Dinge vom Theoretischen in ein empirisch-experimentelles Stadium treten. Elly Brandt war ein liebes, flachsblondes Ding von 19 Jahren aus Odense in Dänemark, wo selbst ihr Vater ein Buttergeschäft besaß. Sie hielt sich seit einiger Zeit als Patientin auf dem Berghof auf, und keiner hätte sich beim Anblick ihrer klaren Person träumen lassen, was für Bewandtnisse es mit ihr hatte. Nein, wie ist das bloß möglich? Sowas kann man einfach nicht erraten. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn auf sowas kommen? Erst dem Staatsanwalt Salz auf den Kopf streuen, ihn dann zum Klavier führen und mit seinem Zeigefinger das Lied klimpern. Bei Ratespielen gelegentlich der Abendgeselligkeit, wie sie unter den Gästen beliebt waren, ergaben sich erste Anlässe zum Stutzen. Denn Elly Brandt führte aus, was immer man sich unter vielem Kopfzerbrechen für sie ausgedacht hatte, führte es aus, sobald sie wieder ins Zimmer eingetreten war, mit sanftem Lächeln, ohne jedes Schwanken. Da ist doch Schummelei im Spiel. Naja, sie hat natürlich an der Tür gehorcht. Nein, bestimmt nicht. Halten Sie uns denn für dumm? So glauben Sie mir doch. Ich habe nicht an der Tür gehorcht. Nicht draußen. Wirklich und wahrhaftig nicht. Nicht draußen, sagen Sie. Nicht an der Tür. Oh nein, entschuldigen Sie. Ich horche hier im Zimmer, wenn ich reinkomme. Es geht einfach nicht anders. Was heißt das, es geht nicht anders? Ich höre eine Stimme. Jemand flüstert mir zu, was ich tun muss. Ganz leise, aber scharf und deutlich. Und wer ist das? Mein Schutzgeist. Er heißt Holger. Ich kenne ihn schon lange, seitdem ich ein Kind war. Und Holger hat Ihnen auch das mit der Prise Salz und dem Zeigefinger verraten? Ja, er hat es mir ins Ohr geflüstert, ganz nah. Das kitzelt immer so, dass ich lachen muss. Nach diesem erstaunlichen Vorfall belegte Dr. Krokowski die kleine Elly mit wissenschaftlichem Beschlag. Bestrebt, die in ihr schlummernden Möglichkeiten zu entwickeln und zu disziplinieren. Er veranstaltete Sitzungen mit ihr, zu denen nur ausgewählte Mitglieder der Gästeschaft zugezogen wurden. Nein, besten Dank. Ich möchte nicht teilnehmen. Es interessiert mich nicht. Aber stellen Sie sich doch bloß vor. Elly Brandt hat in Trance versprochen, dass sie auch Tote beschwören kann. Sie will das nächste Mal jeden beliebigen Verstorbenen vorführen, den man verlangt. Jeden beliebigen Verstorbenen? Er spürte, wie sein sittliches und ästhetisches Widerstreben mit seiner Neugier als Bildungsreisender kämpfte. Seine Sinnesänderung vollzog sich, während er zu einsamer Abendstunde im Musiksalon wieder einmal mit großer Rührung dem Gesang des scheidenden Soldaten lauschte, den es aufs Feld der Ehre drängte. Das wäre doch herzlich seltsam und ein sehr liebes Abenteuer. Vetter Joachim wiederzusehen. Er, wenn er damit zu tun hat, wird es nicht übel nehmen, wie ich ihn kenne. Es waren 13 Personen, die sich an einem der nächsten Abende in Dr. Krokowskis ärztlichem Empfangszimmer versammelten. Man setzte sich im Halbkreis um ein kleines Tischchen in der Mitte des Raumes, auf dem ein rotes Lämpchen brannte. Hüten Sie sich, meine Herrschaften, die Beleuchtung im Sinne der Stimmungsmache und Mystifikation zu deuten. Die Natur der hier zu studierenden Kräfte bringt es nun einmal mit sich, dass sie bei weißem Deckenlicht nicht wirksam werden können. Bilden wir nun die Kette. Sie, nicht Castorp, Ihnen, der Sie gewissermaßen als Gast oder Neuling in unserer Mitte weilen, möchte ich für diesen Abend besondere Ehrenrechte zuerkennen. Ich betraue Sie mit der Kontrolle unseres Mediums. Und er hieß Hans Castorp, die Hände von Elly zu ergreifen, die angetan mit einem schlafrockartigen weißen Gewande in des Doktors Besuchersessel außerhalb des Halbkreises saß. Frisch ans Werk, denn Kameraden. Musik. Es folgten nun die sonderbarsten Stunden im bisherigen Leben unseres Helden. Die Platte war noch nicht abgelaufen, als Ellie heftig zusammenzuckte. Ein Zittern durchlief sie. Sie seufzte. Ihr Oberkörper sank nach vorn, so dass ihre Stirn diejenige von Hans Castorp berührte, und gleichzeitig begannen ihre Arme sonderbar pumpende, vor- und rückwärts stoßende Bewegungen auszuführen. Sie ist in Trance gefallen. Sag mir, ist Holger zur Stelle? Ellie erzitterte aufs Neue. Sie schwankte auf ihrem Stuhl. Sie drückt mir die Hände. Er hat sie ihnen gedrückt. Holger ist also zugegen. Wir grüßen dich, Holger. Sei uns von Herzen willkommen, Geselle. Und lass dich erinnern, als du das letzte Mal unter uns weiltest, versprachst du, jeden beliebigen Abgeschiedenen herbeizurufen, der dir aus unserem Kreise genannt werden wird, uns unseren sterblichen Augen sichtbar zu machen. Bist du gewillt und fühlst du dich vermögend, heute dieses Versprechen einzulösen? Er hat ja gesagt. Gut denn, Holger. Wir nehmen dich beim Wort. Wir alle vertrauen, dass du redlich das Deine tust. Der Name des Teuren, nach dessen Manifestation wir verlangen, wird dir sogleich genannt werden. Kameraden, heraus mit der Sprache. Wer hat einen Wunsch in Bereitschaft? Wen soll uns Freund Holger zeigen? Ich möchte meinen verstorbenen Vetter Joachim Ziemsen sehen. Sehr gut. Hast du gehört, Holger? Im Leben war der Genannte dir fremd. Erkennst du ihn im Jenseits der Dinge und bist du bereit, ihn uns herbeizuführen? Ja. Er hat ja gesagt. Gut denn. An die Arbeit, Holger. Musik. Ellies Ringen glich einem Akt der Geburt. Sie stöhnte, warf sich hin und her, flüsterte Heißes und Sinnloses, knirschte mit den Zähnen und biss einmal sogar in Hans Castorps Ärmel. Minutenlang fuhr sie mit der hohlen Hand in der Gegend ihrer Hüfte mit schöpfender und rächender Bewegung hin und her, so als zöge und sammle sie etwas ein. Es war eine Stunde und länger, dass diese skandalöse Niederkunft andauerte. Und man war bereits allgemein im Begriffe, an einem Ergebnis zu verzagen, als Hans Castorp einen Wunsch aussprach, den er von allem Anbeginn gehegt hatte. Ich möchte einen Vorschlag machen, der vielleicht von Nutzen ist. Es gibt unter den Platten eine Nummer aus Margarete von Gounod, Gebet des Valentin. Bariton mit Orchester, sehr ansprechend. Ich meine, man sollte es damit einmal versuchen. Und warum das? Stimmungssache, Gefühlsangelegenheit. Es ist ein sehr eigentümliches und spezielles Stück. Vielleicht kann der Geist und Charakter dieser Musik den Prozess, um den es hier geht, abkürzen. Es kommt auf einen Versuch an. Bitte sehr. Sobald der Gesang begann, bäumte Ellie sich auf, pumpte, zog durch die verengte Kehle Luft ein und sank dann lang ausseufzend in sich zusammen. Ziemsen! Da ist Ziemsen! Ich sehe ihn längst. Es war einer mehr im Zimmer als vor dem. Abseits von der Gesellschaft, im Hintergrund des Raumes, wo die Reste des roten Lichts sich fast in Nacht verloren, saß Joachim, in eine altertümliche Uniform gekleidet. Zwei Falten standen auf seiner Stirn, doch das beeinträchtigte nicht die Sanftmut des Blicks dieser schönen, großdunklen Augen, der still und freundlich spähend auf Hans Castorp, auf diesen allein, gerichtet war. Es zog ihm die Kehle zusammen. Einen Augenblick schien sein Magen sich umkehren zu wollen. Verzeih. Verzeih mir. Reden Sie ihn an, Castorp, reden Sie Ihren Vetter an. Nein, Schluss damit. Castorp, was tun Sie? Was fällt Ihnen ein? Jetzt ist er verschwunden. Hans Castorp stellte sich nahe vor Krokowski hin. Er wollte sprechen, aber von seinen Lippen kam kein Wort. Stattdessen nickte er dem Doktor mehrmals drohend ins Gesicht, machte kehrt und ging aus dem Zimmer. Große Gereiztheit. Wieso die Jährchen wechselten, begann etwas umzugehen im Hause Berghof. Ein Geist, dessen unmittelbare Abstammung von dem Dämon, dessen bösartigen Namen wir genannt haben, Hans Castorp ahnte. Er hatte diesen Dämon studiert, ja ausgiebig daran teilgenommen. dem Wesen zu frönen, das jetzt wie eine Infektion um sich griff, war er nach seiner Gemütsart wenig geschaffen. Was gab es denn? Was lag in der Luft? Zanksucht, kriselnde Gereiztheit, eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja, zum Handgemenge. Sie lügen! Sie mit Ihren abgefeimten Behauptungen! Erbitterter Streit, zügelloses Hin- und Hergeschrei entsprang alle Tage zwischen einzelnen und ganzen Gruppen. Und die müßigen Konflikte, die gegenseitigen Bezichtigungen vor dem Angesicht der schlichtungsbemühten Obrigkeit häuften sich im Hause Berghof. Selbst über einen so klaren Geist wie Settembrini übt die umlaufende Infektion offenbar eine Gewalt, die ihm das Lachen verschlägt. Außerdem verdüsterte den Italiener sein unaufhaltsam sich verschlechternder Gesundheitszustand, der ihn alle paar Tage zwang, das Bett zu hüten. Nafta, seinem Hausgenossen und Widersacher, erging es nicht besser. Auch bei ihm scheint die Krankheit fortzuschreiten. Was seine aggressive Bosheit und seine Sucht nach geistiger Verneinung und Verwirrung noch steigerte. Eines Nachmittags im Februar vereinigten sich die Herren neben Settembrini, Nafta und Hans Castorp, auch Wesal und Ferge, zu einer Fahrt ins kleine Gasthaus von Monheim, wo sie bei der dienstwilligen Wirtin einen Imbiss bestellten. Bitte, bringen Sie uns Kaffee, Honig, Weißbrot und etwas von Ihrem hochgerühmten Birrebrot. Wir würden gerne berichten, dass die Erwärmung durch den heißen und sehr löblichen Kaffee ein höheres Gespräch am Tisch unserer Freunde gezeitigt habe. Doch wären wir ungenau damit, denn dies Gespräch war eigentlich ein Monolog Naftas. Ein Monolog, geführt auf recht sonderbare und gesellschaftlich anstößige Art. Da der Ex-Jesuit sich nämlich ausschließlich an Hans Castorp damit wandte. Herrn Settembrini, der an seiner anderen Seite saß und dem lauschenden Zögling am liebsten die Ohren zugehalten hätte, kehrte er den Rücken zu. Und auch die beiden anderen Herren ließ er völlig unbeachtet. Also erlauben Sie! Die Wissenschaft ist ein Glaube wie jeder andere. Nur schlechter und dümmer als jeder andere. Das Wort Wissenschaft selbst ist ein Ausdruck stupidesten Realismus, der sich nicht schämt, die mehr als fragwürdigen Spiegelungen der Objekte im menschlichen Intellekt für bare Münze auszugeben. Wozu aber führt das? Zur geist- und trostlosesten Dogmatik, die der Menschheit je zugemutet worden ist. Fortschritt, Entwicklung, lächerlich, windiges Geschwätz, eine Fratze, ein lästerlicher Unsinn. Darf ich mir die Erkundigung erlauben, ob Sie mit Ihren Schlüpfrigkeiten bald zu Rande zu kommen gedenken, Herr Nafta? Wie beliebten Sie sich auszudrücken? Ich beliebe, mich dahin auszudrücken, dass ich entschlossen bin, Sie daran zu hindern, eine ungeschützte Jugend noch länger mit Ihren Zweideutigkeiten zu behelligen. Mein Herr, ich fordere Sie auf, nach Ihren Worten zu sehen. Einer solchen Aufforderung, mein Herr, bedarf es nicht. Mein Wort wird präzis den Tatsachen gerecht, wenn ich ausspreche, dass Ihre Art, die ohnehin schwanke Jugend geistig zu verstören, zu verführen und sittlich zu entkräften, eine Infamie und mit Worten nicht streng genug zu züchtigen ist. Alle fünf waren aufgestanden. Von den übrigen Tischen blickte man aufhorchend herüber. Sie standen und bebten und unwillkürlich ballten sich ihre Hände zu Fäusten. Infamie? Züchtigen? Werden die Tugendesel stößig? Haben wir die pädagogische Schutzmannschaft der Zivilisation so weit, dass sie blank zieht? Das nenne ich einen Erfolg. Für den Anfang. Denn eine wie gelinde Neckerei hat hingereicht, den wachhabenden Tugendsinn in Harnisch zu jagen. Das Weitere wird sich finden, mein Herr. Auch die Züchtigung. Auch diese. Ich hoffe, dass Ihre zivilen Grundsätze Sie nicht hindern, zu wissen, was Sie mir schuldig sind. Oh ja. Ah, ich sehe, das wird nicht nötig sein. Ich bin Ihnen im Wege. Sie sind es mir. Gut denn. Wir werden den Austrag dieser kleinen Differenz an den gehörigen Ort verlegen. Sie werden von mir hören. Sie werden Gehör finden, mein Herr. Distruttore cane arrabbiato. Man sollte ihn erschlagen, den Schweinehund. Er hat Sie zum Duell gefordert. Allerdings. Und? Nehmen Sie an? Da fragen Sie. Ich missbillige theoretisch das Duell. Die Austragung durch den körperlichen Kampf hat etwas Tierisches. Mit der Praxis jedoch ist es eine andere Sache und es gibt Lagen, wo... Kurzum, ich stehe diesem Herrn zur Verfügung. Wenn Sie mich als Ihren Sekundanten akzeptieren wollen... Nein, nein, junger Freund, es ist besser, Sie sind in der Rolle des Unparteiischen auf dem Kampfplatz zugegen. Auch die Anwesenheit eines solchen gehört ja zu den vorgeschriebenen Milderungen des Tierischen. Gut, dass ich in meiner Jugend ein wenig gefochten habe. Ein paar Stunden Übung werden mir das Handgelenk wieder geläufig machen. Doch es stellte sich heraus, dass Nafta von Hieb und Stich nichts wissen wollte, sondern auf einem Pistolenduell bestand. Und zwar unter mörderischen Bedingungen. 5 Schritte Distanz und 3-maliger Kugelwechsel. Falls es nötig sein sollte. Aber das ist doch Wahnsinn. Das darf man nicht zulassen. Da er nach ehrenrechtlichen Begriffen der Beleidigte ist, hat er das Recht, die Waffe zu wählen. Bleibt mir nur zu hoffen, dass Sie beide sich in dem Vorsatz einig sind, es zu keinem Blutvergießen kommen zu lassen. Noch ist ja nichts Schlimmes geschehen. Gottlob. Und es braucht auch nichts Schlimmes zu geschehen. Es ist sogar ganz unwahrscheinlich. Sicher wird sich irgendwie alles zum Guten wenden. Doch trotz dieser Selbstbeschwichtigungen fühlte sich Hans Castorp flau und übernächtig, als er sich am frühen Morgen des dritten Tages zum Rendezvous begab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor meinen Augen in meiner Gegenwart 2 aufeinander schießen und sich blutig zurichten. Aber es sind so ganz besondere Zeiten. Zwar war es den Sekundanten Wesal und Ferge gelungen, die Anzahl der Kugelwechsel auf 1 und die Distanz auf 15 Schritte zu verändern. Aber auch dies wurde nur erreicht gegen die Zusicherung, dass kein Versöhnungsversuch gemacht werden sollte. Auf dem Wege zum Kampfplatz durch den tief verschneiten Wald holte Hans Castorp Settembrini und Ferge ein. Kalter Morgen. Mindestens 18 Grad. Er erschrak selbst über die Frivolität seiner Worte. Meine Herren, ich bin überzeugt... Settembrini blieb stehen, nahm Hans Castorps Hand und legte auch noch seine andere darauf. Mein Freund, ich werde nicht töten. Ich werde mich seiner Kugel stellen, das ist alles, was mir die Ehre gebieten kann. Aber ich werde nicht töten, verlassen Sie sich darauf. Das ist wunderbar schön von Ihnen, Herr Settembrini, nur... Andererseits, wenn er für seinen Teil... Nein, nein. Seien Sie ganz ruhig. Das erleichtert mich unendlich. Sie kamen zu dem verabredeten Ort des Duells, wo Nafta und Wesal bereits warteten. Es war jener, an dem Hans Castorp einst das Nasenbluten gehabt hatte. Unter ungewöhnlich lebendigen Erinnerungen. Der blaublühende Ort. Und er fand ihn unter diesen eisigen Umständen nicht weniger schön als zu Zeiten seiner blauen Blüte. Guten Morgen. Meine Herren, ich bin überzeugt... Sie werden Ihre Überzeugung ein andermal entwickeln. Die Waffen, wenn ich bitten darf. Nafta warf seinen Pelzmantel ab und trat, die Pistole in der Hand, auf eine der in den Schnee gezogenen Begrenzungslinien. Und auch Settembrini bezog seine Stellung, nachdem er sich seiner schadhaften Jacke entledigt hatte. Meine Herren, keine Übereilungen. Es ist trotz allem meine Pflicht... Schweigen Sie. Ich wünsche das Zeichen. Es sollte wohl los ausgesprochen werden. Allein, dass es Sache des Unparteiischen sein werde, die furchtbare Aufforderung ergehen zu lassen, war nicht erwähnt worden. Hans Castorp blieb stumm. Wir beginnen. Gehen Sie vor, mein Herr, und schießen Sie. Nafta machte ein paar Schritte, die Pistole mit gestrecktem Arm auf Settembrini in Brusthöhe gerichtet. Ein unglaubwürdiger Anblick. Auch Settembrini tat so. Beim dritten Schritt hob er die Pistole sehr hoch und drückte ab. Sie haben in die Luft geschossen. Ich schieße, wohin es mir beliebt. Sie werden noch einmal schießen. Ich denke nicht daran. Die Reihe ist an Ihnen. Feigling! Nafta hatte sich in den Kopf geschossen. Er taumelte oder stürzte ein paar Schritte rückwärts, indem er die Beine nach vorn warf, beschrieb mit seinem ganzen Körper eine schleudernde Rechtsdrehung und fiel mit dem Gesicht in den Schnee. Settembrini war der Erste bei ihm. Unglückseliger. Was um Himmels Willen hast du getan? Hans Castorp war ihm behilflich, den Körper umzudrehen. Sie sahen das schwarzrote Loch neben der Schläfe. Sie sahen ihn ein Gesicht, das man am besten mit dem seidenen Schnupftuch bedeckte, von dem ein Zipfel aus Naftas Brusttasche hing. der Donnerschlag. 7 Jahre blieb Hans Castorp bei denen hier oben. Ein sicherer und endgültiger, der längst nicht mehr wusste, wohin denn sonst. Der den Gedanken an eine Rückkehr ins Flachland überhaupt nicht mehr zu fassen imstande war. Die Zeit, die nicht von der Art der Bahnhofsuhren ist, deren großer Zeiger ruckweise von 5 zu 5 Minuten fällt, sondern eher von der jener ganz kleinen Uhren, deren Zeigerbewegung überhaupt untersichtig bleibt, hatte in ihrer geheimen und dennoch betriebsamen Art fortgefahren, Veränderungen zu zeitigen. Der alte Konsul Tinappel, Hansens Großonkel und Pflegevater verblassten Angedenkens, war gestorben. Und die telegrafisch knapp, aber zart und schonend abgefasste Nachricht von seinem Hintritt war eines Tages heraufgelangt. Woraufhin sich Hans Castorp schwarz gerändertes Papier kaufte und in seinem vorzüglichen Liegestuhl liegend an die Familie schrieb. Bin ich umso betrübter über seinen Hintritt, als es mir dem nun dreifach Verwaisten verwehrt und verboten ist, meinen hiesigen Aufenthalt zu unterbrechen, um dem Großonkel das letzte geleitet zu geben. Von Trauer zu reden wäre Schönfärberei. Doch zeigten Hans Castorps Augen in jenen Tagen immerhin einen Ausdruck, der sinnender war als gewöhnlich. Dieser Sterbefall kommt doch dem Zerreißen noch einer Bindung, noch einer Beziehung zur unteren Sphäre gleich. Und gab dem, was Hans Castorp mit Recht die Freiheit nannte, letzte Vollständigkeit. Wirklich war in der späten Zeit, von der wir sprechen, jede Fühlung zwischen ihm und dem Flachlande restlos aufgehoben. Er schrieb keine Briefe dorthin und empfing keine. Auch seine Taschenuhr trug er nicht mehr. Wozu brauche ich eine Uhr? Wozu einen Kalender? So lief wieder einmal im Hochsommer der Zeit seiner Ankunft das Jahr in sich selber. Da erdröhnte der Donnerschlag, von dem wir alle wissen. Diese betäubende Detonation lang angesammelter Unheilsgemenge von Stumpfsinn und Gereiztheit. Ein historischer Donnerschlag, der die Grundfesten der Erde erschütterte. Für uns aber der Donnerschlag, der den Zauberberg sprengt und den Siebenschläfer unsanft vor seine Tore setzt. Verdutzt sitzt er im Grase und reibt sich die Augen, wie ein Mann, der es trotz mancher Ermahnung versäumt hat, die Zeitungen zu lesen. Hans Castorp sah sich entzaubert, erlöst, befreit. Nicht aus eigener Kraft, sondern an die Luft gesetzt von elementaren Außenmächten, denen seine Befreiung sehr nebensächlich mit unterlief. Aber wenn auch sein kleines Schicksal vor dem Allgemeinen verschwand, drückte sich nicht dennoch etwas von persönlich gemeinter und also von göttlicher Güte und Gerechtigkeit darin aus? Nahm das Leben sein sündiges Sorgenkind noch einmal an? Settembrini traf ihn beim Kofferpacken. Denn seit dem Augenblick seines Erwachens sah Hans Castorp sich in den Trubel und Strudel von wilder Abreise gerissen, den der sprengende Donnerschlag im Tale angerichtet. Das internationale Sanatorium Berghof glich einem Ameisenhaufen in Panik. 5000 Fuß tief stürzte das Völkchen derer hier oben sich kopfüber ins Flachland der Heimsuchung. Und Hans Castorp stürzte mit. Nun also hinunter. Endlich hinunter. Addio, Giovanni mio. Anders hatte ich mir gewünscht, dich reisen zu sehen, aber die Götter haben es so bestimmt und nicht anders. Zur Arbeit hoffte ich, dich zu entlassen. Nun wirst du kämpfen, inmitten der Deinen. Mein Gott, dir war es zugedacht und nicht unserem Leutnant. Wie spielt das Leben? Im Tumult des Bahnhofs umarmte Settembrini Hans Castorp und küsste ihn auf beide Wangen. Kämpfe tapfer, dort, wo das Blut dich bindet. Mehr kann jetzt niemand tun. Mir aber verzeih, wenn ich den Rest meiner Kräfte daran setze, um auch mein Land zum Kampfe hinzureißen. Auf jener Seite, wohin der Geist und heiliger Eigennutz es weisen. Addio. Wo sind wir? Wohin verschlug uns der Traum? Dämmerung, Regen und Schmutz, Brandröte des trüben Himmels, der unaufhörlich von schwerem Donner brüllt. Dort ist ein Wald, aus dem sich farblose Schwärme ergießen, die laufen, fallen und springen. Um uns ist welliges Ackerland, zerwühlt, zerweicht. Eine Landstraße, ein Feldweg. Hier ist ein Wegweiser, unnütz, ihn zu befragen. Es ist das Flachland, es ist der Krieg. Uns aber hat der Geist der Erzählung hergeführt, um von den grauen, laufenden, stürzenden, vorwärts getrommelten Kameraden, die aus dem Walde schwärmen, einem, den wir kennen, dem Weggenossen so vieler Jährchen, noch einmal ins einfache Angesicht zu blicken, bevor wir ihn aus den Augen verlieren. Es ist ein Regiment Freiwilliger, junges Blut, Studenten zumeist, nicht lange im Felde. Sie sind 3000, damit sie noch ihrer 2000 sind, wenn sie bei den Hügeln, den Dörfern anlangen. Das ist der Sinn ihrer Menge. Sie werfen sich nieder vor anheulenden Projektilen. Sie werden getroffen. Sie fallen mit den Armen fechten, in die Stirn, in das Herz, ins Gedärm geschossen. Da ist Hans Castorp. Schon von Weitem haben wir ihn erkannt. Er glüht durchnässt wie alle. Er läuft mit ackerschweren Füßen, das Spießgewehr in hängender Faust. Seht, er tritt einem ausgefallenen Kameraden auf die Hand, tritt diese Hand mit einem Nagelstiefel tief in den schlammigen Grund hinein. Er ist es trotzdem. Was denn? Er sinkt. Wie man in stierer, gedankenloser Erregung vor sich hinsinkt, ohne es zu wissen, so nutzt er seinen abgerissenen Atem, um halblaut für sich zu singen. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Frau. Er stürzt. Nein, er hat sich platt hingeworfen, da ein großes Brisanzgeschoss anheult. Er liegt, das Gesicht im kühlen Kot, die Beine gespreizt, die Füße gedreht, die Absätze erdwärts. Ist er getroffen? Nein. Er taumelt hinkend weiter mit erdschweren Füßen, bewusstlos singend. Seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Und so, im Getümmel, in dem Regen, der Dämmerung, kommt er uns aus den Augen. Lebe wohl, Hans Castorp, des Lebens treuherziges Sorgenkind. Deine Geschichte ist aus. Wir haben sie erzählt um ihretwillen, nicht deinethalben, denn du warst simpel. Aber zuletzt war es deine Geschichte. Fahr wohl, du lebest nun oder bleibest. Deine Aussichten sind schlecht. Das arge Tanzvergnügen, worein du gerissen bist, dauert noch manches Sündenjährchen, und wir möchten nicht hochwetten, dass du davonkommst. Ehrlich gestanden lassen wir ziemlich unbekümmert die Frage offen. Abenteuer im Fleische und Geist, die deine Einfachheit steigerten, ließen dich im Geist überleben, was du im Fleische wohl kaum überleben sollst. Augenblicke kamen, wo dir aus Tod und Körperunzucht ahnungsvoll ein Traum von Liebe erwuchs. Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen? Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 10. und letzter Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Meyer. Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Leo Nafta, Hans Krämer. Minher Peperkorn, Traugott Bure, Klavdia Schoscha, Karina Kravtschik, Hofrat Behrens, Friedhelm Ptok, Dr. Krukowski, Oliver Stokowski, Oberin Adriatica von Mühlendonk, Karin Anselm, Schwester Bertha, Christiane Rosbach, Frau Stör, Christiane Bachschmidt, Fräulein Engelhardt, Angelika Bender, Ferdinand Wesal, Jan Neumann, Elli Brandt, Adela Florow, Herr Albin, Jens Harzer, Hermine Kleefeld, Tanja Schleif, die Überfüllte, Sophie von Kessel, Luise Ziemsen, Doris Schade, James Tinappel, Peter Röhring, Herr Magnus, Michael Tregor, Frau Magnus, Margret Karls, Tulle Dö, Francine Singer, russische Großtante, Helga Fellerer, Rasmussen, Peter Albers, Portier, Harald Teschner, Saaltochter, Eleonore Daniel, weibliche Stimme, Michaela Zisch, Titelsprecher, Horst Sachtleben. Und Sophie Engert, Jonas Gruber, Maike Kühl, Wolfgang Menardi, Jens Schnarre, Anne Weinknecht, Aljek Labetzky, Tatjana Wojnowa, Günter Fleck und viele andere. Streichquartett: Willi Lehmann, Emre Tammer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel: Pierre Charreal. Klarinette: Michael Riesler. Musikmischung: Brigitte Angerhausen. Salonmusik im Berghof: Julia Schölzel und Winfried Messmer, Klavier. Ludwig Hahn und Hans Scheck, Violine. Kurkonzerte: Salonorchester des Münchner Rundfunkorchesters unter der Leitung von Janosch Matte. Solist: Alois Rotteneicher, Klavier. Mitarbeit: Andrea Fenzel und Carsten Schmidt. Ton und Technik: Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz: Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition: Michael Riesler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2000.